heute werden wir dann aufbleiben. Alle wollen leicht drauf laut sein. Wie junge Hunde rumbellen, Kopf stehen, alle Bilder umstellen. Wir wollen das Leben fühlen, wollen es live sehen. Einfach loslaufen und so weit gehen. Lange nicht gesehen und durchgelacht, nur ein T-Shirt durch die Nacht. Von einem Tag auf den nächsten sind die Nächte plötzlich wahr. Benennen, einfach die Luft am Brennen, komm, lass uns fighting. Lass den Gedanken zu, es gibt nichts zu tun, außer fighting. Wir haben die Zeit gezählt, es hat uns so gefehlt. Komm, lasst uns, lasst uns. Schau mich um, der Sound pumpt. Blaues Licht, wir tauchen auf Grund. Zeichensprache, atme aus und wir schwimmen durch die Menge einfach raus, um aufzutanken, loszulassen, abzuheben, irgendwo zu landen. Wir wollen kleine Momente, die sich ungefragt einbrennen. Leichter als leicht sein, nichts was uns einhängt. Wir wollen etwas, was zu uns durchdringt. Songs hören, die wie unsere Träume klingen. Wir wollen, dass unsere schlechtesten Tage so wie heute sind. Das Glas heben, Gas geben, maßlos übertreiben. Festplatte formatieren, Neustart überschreiben. Benennen, einfach die Luft am Rennen. Komm, lass uns fighting. Lass den Gedanken zu, es gibt nichts zu tun, außer fighting. Wir haben die Zeit gezählt, es hat uns so gefehlt. Komm, lasst uns lasst uns fighting. Wir geben keine Ruhe, es ist noch viel zu